Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaboom, Junge! Heute reden wir über die Elder Scrolls Reihe. Und da ich das wie immer nicht alleine machen will, habe ich mir Herrn Elder und Herrn Scrolls eingeladen. Hey Leute, wie scrollt es sich so? Hi! Du kannst mich nicht sehen, ich bin in der Hocke. Nein, es sind wie immer der gute Markus. Hi. Und der gute Jürgen. Hallo. Freunde, bevor wir anfangen, möchte ich euch etwas Neues ausprobieren. Und zwar, was zockt ihr gerade? Gerade Persona 3. 4 Golden. Nochmal bitte jeder einzeln. Einmal Persona 4 Golden von Jürgen. Und was war es bei dir? Xenoblade 3. Markus? Xenoblade Chronicles 3. Nice. Was haltet ihr von den Games, die ihr gerade spielt? Sind sie gut? Kann man sie empfehlen? Absolut. Definitiv. Wenn man, auf Dungeon Crawling und so Visual Novel Stuff steht, dann ist es das beste Spiel, das du spielen kannst. Das ist wahr, ja. Und Xeno 3, wenn du den ersten geliebt hast und den zweiten gut fandest, definitiv. Zocks. Definitiv. Nice. Sehr schön. Ich spiele gerade Persona 3 Portable. kann ich auch absolut empfehlen und bin auch sehr fleißig dabei an Hogwarts Legacy, was ich auch immer noch sehr, sehr, sehr, sehr empfehlen kann. Sehr, richtig. Ansonsten, ja, wir sind dabei, Spiele, die wir haben, halt zu beenden und die wir vielleicht sogar angefangen haben über die Jahre oder Monate oder was auch immer. Das ist nicht immer ganz einfach, weil irgendwann verhasteln wir uns oder wir haben dieses typische Syndrom, wir wollen nichts verpassen. Also FOMO Galore, ja. Sachen. Richtig, kaufen wir einfach immer die neuesten Sachen, die rauskommen. Wie ich auch schon in einem anderen Discord geschrieben habe, I should play the games I already have, but, well, no. Ganz einfach, nein. Ja, und so kann es halt passieren, dass wir unsere Sammlung immer weiter erweitern und dann vielleicht irgendwann mal in unserer nicht existierenden Rente dann die Spiele nachholen können. Bis dahin. Die Illusion einer halt Rente. Oh, wie du sie aufrechterhältst. Bis wir ins Rentenalter kommen, ist es wahrscheinlich auf 90 hochgeschoben worden. Das vermutlich, ja. Dann kriegst du eine Schaufel, wenn du aufhörst zu arbeiten, kannst du selber schaufeln. Ja, wahrscheinlich. Wir fangen aber an mit dem heutigen Thema, und zwar die Elder Scrolls. Habt ihr, was war euer erstes Elder Scrolls Spiel? Was war dein erstes Elder Scrolls Spiel? Jürgen? Morrowind. Morrowind, nice. Ja. Bei dir, Markus? Morrowind, witzig. Sehr nice. Meins war Arena. Echt? Meins war tatsächlich das erste. Meins war Elder Scrolls Arena. Erzähle eher, wie es dazu kam. Damit können wir auch ganz kurz anfangen. Damals hatte ich einen furchtbaren, ekelhaften Uralt-PC. Markus erinnert sich daran. Same procedure as every game. Every podcast, ja. Same procedure as every podcast, richtig. Ich hatte einen wunderbaren, großartigen Computer, der immer die besten und tollsten und ältesten Spiele der Welt spielen konnte. Und zwar nur die ältesten Spiele der Welt. Und so kam es dazu, dass irgendwann auf einer Spielezeitschrift beide Teile, sowie Arena als auch Daggerfall, auf einer Zeitschrift erschienen und ich mir dann gesagt habe, ja gut, dann spielen wir halt mal die. Können wir halt mal ausprobieren. Weil das war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, wo Morrowind neu erschien, haben die Arena und Daggerfall auch die Zeitschrift gepackt. Und da habe ich es mal ausprobiert. Und das ist, Spielprinzip von den beiden ist aus der Ego-Perspektive. Arena zeichnet sich durch eine riesige Spielwelt aus, das ist wirklich sehr, sehr riesig, die aus vorgegebenen Elementen zufällig generiert wird. Das Kampfsystem bietet eine Wahl zwischen Nahkampf und Zauberattacken. Bei Nahkampf besteht die Position des Mauszeigers, welche von 8 Attacken ausgeführt wird. Ist cool gemacht, ist sehr, sehr gut. Wenn man so die älteren Games spielt, kann ich es empfehlen. Es gibt sowohl von Arena als auch, glaube ich, von Daggerfall gibt es eine neuere Variante, eine Fanmade-Variante, die das Ganze so ein bisschen modernisiert. Das ist aber immer noch im selben Look ist, weil das Spiel ist ursprünglich 1994 erschienen, in Amerika und in Kanada im März, bei uns im Mai. gab es ursprünglich für das DOS-System und wurde halt auch mit Maus und Tastatur gespielt und war ursprünglich erschienen auf Diskette, 3,5 Diskette. Ach, schön. Aber darf ich dich tatsächlich fragen, hast du den zweiten Daggerfall auch gespielt? Habe ich auch ausprobiert. Ich habe sie nicht durchgespielt, ich habe sie beide ausprobiert. Weil ich habe nur mal gehört, dass das der mit den meisten Bugs versehene Ableger von Gesamt Elder Scroll war. Ja, ist es auch immer noch. Weil die Karte aber auch so groß war wie Großbritannien, glaube ich. Ja, ja, das Ding, es ist riesig. Aber das Ding, es heißt nicht umsonst Buggerfall. Also, es wird nicht umsonst Buggerfall genannt, weil das Ding ist brutal verbuggt gewesen früher. Da konntest du, glaube ich, nur auf den Boden gucken, damit es sich anfängt zu laggen, glaube ich. Weil sobald du hochgeguckt hast, ist es abgestürzt, glaube ich. Damals war das so, ja. Yeah, damals brauchte man ja auch eine CPU von 66 MHz, 8 MB RAM, 50 MB Festplattenspeicher, Freunde, das ging nicht. Das ging nicht. Unvorstellbare Anforderungen. Abartig. Ja. Und eine CD-ROM. Also es geht überhaupt nicht. Leg das mal in heutigen PC, da läufst du in Lichtgeschwindigkeit einfach von einer Seite der Karte auf die andere. Könnte passieren, ja. Aber es gibt eine gute Möglichkeit, diese Spiele heute zu spielen, tatsächlich, wenn man es im Original spielen möchte. Das ist die DOSBox, sogenannte. Für den PC, das läuft auf jedem Taschenrechner, glaube ich, heutzutage. Das ist ein kleines Programm, du ziehst die Exe rein, schaust schon das Spiel startet, das ist die DOSBox, das heißt, das Ding ist vorprogrammiert und da wurden, glaube ich, alle laufenden alten Games wurden dort reinprogrammiert und die laufen hervorragend mit der DOSBox. Da gab es noch, es gibt ja auch für die alten Adventures zum Beispiel Scum VM, das ist genau dasselbe. So dass man das spielen kann, ohne dass du, wenn du dich zum Beispiel nach vorne bewegst, dass du anstatt nur, du läufst halt dann nur einen Schritt und nicht gleich 25.000 auf einmal. Nur weil du einmal nach vorne gedrückt hast. Die sind sehr, sehr cool gemacht, finde ich persönlich. Das Kampfsystem ist auch ganz nice mit dieser Ego-Perspektive. Es sind dann so ein bisschen an Wizardry. Kennt ihr das noch? Nee. Das ist im Prinzip fast dieselbe Schwarte. Wizardry ist aber, ich glaube, von den ehemaligen Command & Conquer machen, soweit ich noch weiß. Aber auch so Ego-Perspektive, du läufst halt so durch die Gegend, nur halt mit Wizardry hast du halt mehrere Leute, mit denen du halt in der Party durch die Gegend bist. Irgendwas mit Ultima hier bist, zu tun? Weil wenn du so Ego rumlaufst, das erinnert mich eher an Ultima. Ich glaube, ich weiß es gar nicht so genau. Auf jeden Fall ist das, du bist halt auch hier der einsame Held, der halt alles rettet. Und du läufst halt durch Tamriel. Und anders als im Vorgänger beschreibt sich die Spielewelt allerdings nur auf Regionen Hammerfall und Hochfels im Nordwesten von Tamriel. Laut Bethesda misst die Spielewelt eine von 487.000 Quadratkilometer, was selbst eine der größten Welten in einem Computerspiel gilt. Möglich ist dies, da der größte Teil der Spielewelt zusammen zufallsgeneriert ist. Die Welt soll 15.000 Dörfer, 750.000 NPCs und 500 Bücher halten. Da bist du eine Weile beschäftigt, auf jeden Fall. Storytechnisch waren die irgendwie nur semi-okay erzählt, finde ich. Irgendwie. Ja, was soll ich schon erzählt haben? Da ist der böse Mann, gehen hauen. Du hast Arschspiel zu lesen gehabt. Der kaiserliche Kampfmagier, zum Beispiel im ersten, der kaiserliche Kampfmagier Yagatarn usurpiert den Thron des Reiches und verschleppt Kaiser Uriel Septim den Sechsten auf eine Oblivion-Ebene, wo er ihn gefangen hält. Doch er kann seine Schülerin Rhea Silmane nicht auf seine Seite ziehen und tötet sie daher. Silmane jedoch gelingt es vorher, weiterhin als geistige Erscheinung aufzutreten und dem Spielecharakter mit der Befreiung des Kaisers zu betrauen. Nachdem er den ersten Dungeon verlassen hat, kommuniziert sie auch weiterhin im Traum mit ihm und hilft ihm bei der Suche nach den 8 Einzelstücken des Stabes des Chaos, mit dem der Spielecharakter Tarn einschließlich im Kampf besiegen kann. Das ist die Story von Teil 1. Also kurz zusammengefasst, wie Jürgen gesagt hat, da ist der böse Gehenhauen. Richtig, ja, genau. Aber sammel vorher die magischen Gegenstände ein. Um die Tür aufzusperren. Aber vorher die magischen Gegenstände ein, ansonsten kannst du nicht hauen. Im zweiten ist es dann im Geheimauftrag des Kaisers Uriel Septim dem Siebten, wird der Spieler zur Ilak-Bucht in die Stadt Daggerfall gebracht. Die Missionen sind es herauszufinden, weshalb der Geist des verstorbenen Königs Lysandus die Stadt heimsucht und einen verschwundenen Brief des Kaisers an die Königin von Daggerfall zu finden. Der Brief enthüllt, dass Nulfaga, die Mutter von König Lysandus, weiß, wo sich das Mentala befindet. Mit diesem Edelstein kann der riesige Messinggolem Nimdum erweckt werden, neben dem Kaiser Uriah Septim und anderen Agenten, die Klingen, sind auch andere hinter dem Stein her, wie etwa der mächtige Nekromant Manimako, König der Würmer. Das Spiel besitzt mehrere mögliche Enden, eins, die davon abhängen, wem der Spieler den Stein nach Erlangen aushändigt. Das ist halt diese typische Was-wäre-wenn, kannst du dann sagen. Der zweite Teil erschien übrigens 96 September. Das ist ja zeitnah eigentlich. Dann auch. Ja, ja, das waren nur 2 Jahre. Dann gab es noch die Elder Scrolls Legend Battlespire. Das sagt mir gar nichts. Das ist ein Add-on zu... Ah, das war das Add-on zu Daggerfall, alles klar. Die Spielwelt noch größer zu machen. Ja, und noch verbuggt, das hatte nämlich auch einen Haufen Bugs. Hey, Bethesda, Haufen Bugs, irgendwie, Ich bin mir... Die waren schon immer irgendwie überambitioniert, habe ich das Gefühl. Glaube ich nochmal, ja. Danach gab es Redguard, das Adventures, also die Elder Scrolls Adventures Redguard, erschien am 31. Oktober 98, ist ein Action-Adventure mit starken Rollenspielelementen, wie Daggerfall und Battlespire, verwendet das Spielengine Xingin, die für Redguard erstmals zur Unterstützung der 3DFX-Grafikbeschleunigerkarten erweitert wurde. Wow! 3DFX! Ich liebe diese Macht! Das Spielprinzip von Redguard unterschied sich stark von anderen Elder Scrolls-Teilen, da es sich hier nicht um ein Rollenspiel, sondern um ein Action-Adventure handelt. Es ist das einzige Spiel der Reihe, bei dem der Spieler keinen eigenen Charakter erstellen kann, sondern einen vorgegebenen Charakter erhält. Dadurch hat der Held allerdings eine eigene durchdachte Persönlichkeit. Ich habe nie von Redguard gehört in meinem Leben. Erschien 98. Nochmal. Das ist sowas, was du in meinen GameStar-Rückblicken dann auf einmal siehst, was keiner kennt und die dann so tun, als hätten sie das damals ohne Ende gespielt. Ja. Ah, ja. Ah, okay, gut. Von den Bildern her sieht's aus wie so ein Tomb Raider-Abklatsch. Nur halt in dem Universum. Nur ohne Pyramidenbrüste. Wie geht sie das furchtbar aus? Also Dinge, die nie ein Mensch gespielt hat. Ja, richtig. Dinge, die kein Mensch braucht, Dinge, die nie ein Mensch gespielt hat. Und dann erschien 2002 das Spiel, mit dem ihr beide angefangen habt, und zwar Morrowind. Und da überlasse ich euch nämlich das Ding, euch jetzt das Gelabere, weil Morrowind fand ich früher zum Kotzen. Morrowind, das mit dem düsteren Einstieg, die ist schön deprimierenden und düsteren Stimmung. Die es aufbaut und überall ist alles so dunkel und man macht alles außer die Hauptquest, meinst du? Also Jürgen, ich hoffe, du hast die Hauptquest gemacht, weil Morrowind war, ich weiß noch, dass du entlassen Ich weiß nicht, von musst. Welcher Hauptquest du redest, ich war eigentlich nur überall unterwegs. Ich weiß tatsächlich von der Handlung noch so viel, du warst ein Gefangener, bist entlassen worden, weißt noch nicht mal wieso, weshalb, warum und wieso du auf dieser Insel bist, auf der du landest. Und dann hättest du nach rechts gehen können, irgend so einem Wachmann folgen oder... Nach du links die Welt erkunden. Ja, im Endeffekt ist es so, ja, welche Rasse bist du? Also der klassische Charaktereditor. Bist du Krieger, ein Magier, ein Dieb? Und dann, ja, hier, viel Spaß mit der Welt. Goll. Ja, und irgendwann sollst du halt auch wieder irgendeinen Bösen klatschen. Habe ich aber immer nur ja, nebenbei mitgekriegt. Ja, weil Elder Scrolls ja so bekannt für seine vielschichtigen Hauptquests ist. Ja, das auf stimmt. Woran ich mich nur aktiv erinnere, ist, dass das Kampfsystem schwierig zu meistern war, weil du auch nicht aktiv blocken konntest. Zumindest naja, meiner Erinnerung halt, nach. Weil das halt pointy und dann klick, klick, klick, klick, klick, tot. Klick, klick, klick, klick, tot. Und meine lieben verwöhnten RPG-Kinder, es gab keinen Questmarker. Du musstest dir alles selber anlesen und dir selber merken, ja, wo du hin musstest. Oh, und wenn du in den die Gespräche nicht aktiv wirklich selbst gelesen hast und sie durchgeklickt hattest, hattest du keine Ahnung, wo du hin musst. Aber das hat ja, auch und nicht Gespräche gestört. Die Gespräche waren ewig. Ja, ein Freund von mir, also ich habe es auf der ersten Xbox gespielt und die hat meinen Kumpel gehört, nicht mir, aber ich war dann nächtelang ständig bei ihm und wir haben es zusammen gezockt. Und er hat halt wirklich so ein dickes Notizbuch voll gekritzelt mit allem, damit er sich das besser merken kann, weil das Journal nur so semi-optimal funktioniert hat. Ja, du musst auch wirklich viel mitschreiben, weil ansonsten musst du alles wieder nachlesen und auch die, also liebe Kinder des Skippens heutzutage, wenn du dort einen Brief gefunden hast, hattest du ihn zu lesen. Weil nur so kriegst du überhaupt mit, was passiert, wieso du dort bist, was du dort tun sollst. Also wie gesagt, ich weiß bis heute noch nicht, was mein eigentliches Ziel war. Das Einzige, was ich wusste, dass irgendein Kaiser mich freigelassen hat. weil er er hat den Markus einfach auf die Welt losgelassen. Großes Böses, und ich dachte mir, so wie ich gespielt habe, ja, lieber Kaiser, das große Böse bin ich, weil ich habe die erste Stadt ausgeraubt. Von Plündern kann man nicht reden. Das war das Allerbeste. Dieses, du merkst so, ich kann das einfach mitnehmen, wenn keiner hinguckt. Wenn keiner hinguckt? Gut, dann habe ich es wirklich Wikinger-Style geplündert. Du hast wahrscheinlich gebrandschatzt, ja. Nachteil ist, du musstest dann in die nächste Stadt laufen, die verdammt weit weg war. Um dort Du musst, glaube ich, über Berge musstest du laufen zur nächsten Stadt. Dort, wo du nicht als Verbrecher bekannt warst, um deinen Scheiß verkaufen zu können. Also da gab es nicht sowas wie einen Diebeshändler, sondern dein Diebesgut musstest du bei einem Händler verkaufen, der von deinen Missetaten noch nichts gehört hatte. Vergesst nicht den großartigen Zauberer, der aus der Stadt rausläuft, euch vor die Füße fällt. Der Klassiker. Weil der Levitationszauber endlich nachgelassen hat. War auch der beste Zauber im Spiel eigentlich. Damit konntest du über Berge fliegen, wenn später. Aber ich hatte tatsächlich Morrowind immer als sehr düster, dunkel in Erinnerung behalten. Ja, nee, egal, nicht zuletzt, was du mal das Land der Dunkelelfen ist. Ja. Ja. Und ich weiß, dass wir viel gelaufen sind. Oh ja. Also viel, weil es gibt, nochmal, meine lieben RPG-Kiddies, es gibt keine Schnellreise. Du kannst nur in Hafenstädten von Hafen zu Hafen reisen. Und es gab diese, wie hießen die, Schlickreiter, diese riesigen Viecher, von denen es so 3 oder 4 Stück auf der Landkarte verteilt gab. Was ist so riesen Käfer? Ja, genau. Und die waren an so 3 oder 4 größeren Punkten verteilt, und das war das einzige Schnellreisesystem. Und wie gesagt, an Hafenstädten konntest du von Hafen zu Hafen reisen. Ja, aber du konntest halt nicht auf einem Reittier frei durch die Landschaft durchreiten, sondern nur immer an fixe Punkte reisen. Aber so hast du die ganze Welt irgendwie doch kennengelernt. Ja, es ist also, als ich dann, um kurz vorzugreifen, als ich dann wieder kurz drüben war im DLC von Skyrim, also ich habe schon einiges wiedererkannt, das war sehr cool. Und war wieder, das kennst du doch. Einfach, weil ich überall langlaufen musste. Deshalb so. Ja, das brennt sich ein. Und es ist so ein paar Abenteuer, die man erlebt hat, vergisst man deshalb auch nicht. Dass ich da irgendwo was ausgeraucht habe und schnell fliehen musste, ich einfach auf eine. Also wirklich dann, das war eine Hafenstadt, ich habe was geklaut, irgendwas ganz Teures, und dann ist mir der hinterhergerannt. Ich bin einfach aufs Schiff getürmt zur nächsten Hafenstadt. Was im Übrigen bei Stadtwachen gab es nur 2 Möglichkeiten, ihnen zu entkommen: A, per Schnellreise, also Schiff oder dieses Riesenviech, oder B, ihn töten. Und B ist in den ersten 100 Spielstunden gar nicht möglich. Nein. Aber da musste ich sowieso, um richtig stark zu werden, musste ich sowieso einer Gilde anschließen. Echt? Also meiner Erinnerung nach schon, weil wenn du dich der Kriegergilde angeschlossen hast, bist du eigentlich relativ schnell mit guter Ausrüstung stärker geworden. Aber das Progression-System in den Gilden war sowieso das Beste in allen Elder Scrolls-Teilen bisher. Weil wenn du, keine Ahnung, bei den Stadtwachen oder eben bei den Kriegern weiter oben sein wolltest, dann musstest du auch hier so und so viele Punkte halt in zweihändigen Kampf haben und auch hier das schwere Rüstung hochgelevelt ist, weil das ist jetzt nicht wie bei Skyrim zum Beispiel, dass du halt, ja, du hast 25 Quests für uns erledigt, du bist jetzt der Erzmagier, okay. Sondern wenn du der Erzmagier von Morrowind warst, dann warst du auch der stärkste Magier auf der Insel. Okay, tatsächlich, da kann ich mich überhaupt nicht erinnern, weil Gilden habe ich möglichst gemieden. Könnte aber dran liegen, dass ich jede Stadt erstmal ausgeraubt habe, um super reich zu werden. Der Klassiker bei dir, ja. Erstmal reich werden. Ja, und dann war das Problem mit der Ausrüstung auch eigentlich keins mehr, weil du konntest auch die Gilden beklauen. Also. Nee, ich habe halt die Kampf- und die gab's die Attentäter-Gilde bestimmt. Und dann die habe ich halt dann, glaube ich, gespielt. Aber es ist auch sehr lange her. Also es ist, wann kam das raus, hast du gesagt? 2002? 2002, ja. Ja, und da haben wir es halt. Oder 2003 kam es dann wahrscheinlich auf die Xbox. Und, 21 Jahre. Ja. Danke, Stefan. Auf jeden Fall. auf jeden Fall kann ich mich noch erinnern, dass mein Kumpel halt wirklich da Schwierigkeiten hatte, die Ränge aufzusteigen, weil du halt da teilweise wirklich. Du kannst es halt eigentlich nicht in einem Playthrough in allen Gilden oben sein, außer du hast es halt 600 Stunden gespielt, um alles auszumaxen. du warst halt entweder der beste Dieb auf der Insel, der beste Magier auf der Insel oder der beste Krieger auf der Insel. Alles drei war fast unmöglich. Also bei mir war das so, mich hat das Spiel nie gepackt. Mich hat das Spiel absolut nicht gepackt. Du hast es nicht die beim Musik, Bisschen ja, gespielt. Ich liebe dieses Intro. Ich liebe, Gottverdammt, ich liebe dieses Intro. Es ist so gut. Die Musik ist einfach nur absolut fantastisch. Aber selbst das Spiel selber hat mich nie gepackt. Ich bin raus aus dieser Hütte, raus aus am Anfang aus diesem Schiff, hab meinen Charakter erstellt, hab mich umgeguckt, hab versucht, der Story zu folgen, hatte unglaublich einen Batzen von Text, der, wo ich keinen Bock hatte, mich da durchzuklicken, den zu lesen, wo ich die Hälfte, wo du dann auch noch die Fremdwörter anklicken konntest und dann auch noch die Leute anklicken konntest, damit du über den erfahren konntest, über den erfahren konntest. Das war mir zu langweilig. Es hat mich nicht gepackt. Absolut nicht. Dafür einen alten Freund von mir, der hat das so gepackt, der hat dieses Spiel, glaube ich, in jeglicher Variante durchgespielt. In jeglicher noch so bescheuerte Variante hat er dieses Game durchgespielt. Ununterbrochen. Kann ich auch verstehen, das ist noch so ein richtiges Hardcore-Rollenspiel gewesen. Ja, und nur weil er nach Gothic 2 nichts mehr zu tun hat. Ja, aber da, wenn du dich richtig reinsaugen lässt, da kannst du auch richtig, richtig Zeit reinbuttern. Ja, vor allem, wenn du einen neuen Playthrough startest und erst so langsam weißt, wo alles ist und wie du alles ein bisschen schneller machen kannst, dann kannst du das Spiel auch sehr viel effektiver spielen. Ja. Also ich respektiere dieses Spiel absolut. Mich hat es leider nicht gepackt. Es war auf irgendeiner Heft-CD damals drauf. Ja, so ging es mir mit dem nächsten Teil. Ja, wollte ich gerade sagen, also beim nächsten Teil hatte ich so einen Moment wie du, Stefan. Ich habe es dann von dieser Heft-CD, habe ich es dann installiert, habe mich gefreut. Nice, geil, jetzt kann ich es ja nicht mal ausprobieren. Jeder sagt, es ist ein großartiges Rollenspiel. Habe es ausprobiert. Ich kam einfach nicht rein, egal wie oft ich es probiert habe. Ich habe es ja echt oft installiert. Und echt oft wieder mal versucht anzufangen, aber irgendwie, ich kam nicht rein. Es war nichts für mich, sagt man so. Ich respektiere es ist da, es ist ein großartiges Spiel. Ich meine, ich liebe die Musik von dem Ding. Es ist eine sehr große Welt, es ist eine sehr offene Welt. Du kannst hier überall hingehen, scheißegal, wo du bist. Vollkommen wurscht, kannst du überall hinlatschen, kannst dir sagen, ich lausche jetzt einfach von einem Ende zum anderen, vom Ende der Karte zum anderen Ende der Karte. Fuck you, es geht. Finde ich sehr cool. Wie gesagt, Morrowind ist, wenn man noch heute bei sehr vielen Leuten eins das beste Elder Scrolls. Für mich war es nix. Ich muss Markus nochmal recht geben, es ist wirklich, es fühlt sich auch als das schmutzigste Land an, in dem man unterwegs ist. Aber es ist verdient noch bekannt als eines der besten Elder Scrolls. Yeah. Weil da hast du richtig diese Rollenspielerfahrung bekommen. Und wenn du hast einfach, wirklich deine Rolle gespielt. Genau, wenn du deine Rolle nicht gespielt hast, dann bist du einfach nicht mehr weitergekommen. Überhaupt nicht. Wie ich soll lesen? Nee. Gut, dann weißt du nicht, wo es lang geht. Pech gehabt. Naja, dann gab es diese furchtbaren Handy-Games, Trebles, Stormholds, Dawnstar, Shadowkey und Oblivion, die kein Schwein mehr kennt und auch, glaube ich, kein Schwein gespielt hat. Aber das waren so Smartphone-Games, die waren, oder Handy-Games damals, die waren. Ja, damals gab es noch keine Smartphones. Unnötig und brauchte tatsächlich kein Mensch damals. Aber kommen wir zu dem Teil, der damals einen riesen Hype ausgelöst hat, als er rauskam. Und eins vor allem wegen der Grafik, ja. Und eins der wohl verbuggtesten Games, mal, die ich je gespielt habe, als die raus sind, die erschienen sind. Vom Bethesda Game Studios damals, der leitende Entwickler war natürlich wie immer der gute Todd Howard. Und erschien Oblivion. Den mochte ich überhaupt nicht. Ich auch nicht. Aber tatsächlich, ich habe ihn gespielt direkt nach Morrowind. Und mich hat der Schlag getroffen. Ich kann es nicht anders sagen. Mich hat der Schlag getroffen, als ich das Spiel eingeschaltet habe. Ich dachte mir, what the fuck, wer von euch hat sich auf den Helligkeitsregler gesetzt? Es leuchtet alles. Alles ist so fucking hell, glitzert. Wow. Ja, es ist alles bunt, alles eklig. Vor allem, wenn du das erste Mal aus diesem Kerker rauskommst und denkst, warum bin ich im Schwarzwald? Ja, genau. Und warum sieht mein Schwert aus wie das Ding, was ich bei 1 Euro beim Kick kaufen kann? Es ist, also ich finde, so gut es auch sein mag, so eine geile Story es auch erzählen mag, also ich finde den Teil fürchterlich, absolut. Also mich die Story war nicht gut. Die Story war, so, der Anfang, war nicht gut. Der Anfang der Story war eigentlich noch gut inszeniert, wo du live das Attentat auf dem das ist cool. Emperor mitbekommen hast. Ja, das war noch cool. Wurde. Und dann kommt ihr von Sean Bean, also er ist wieder gestorben, wie sich das gehört. Und dann kommst du raus in die Welt, denkst du, ja, jetzt kann ich endlich erkunden, nachdem du dich eben an diesen Plastik-Look gewöhnt hast. Ja. Und dann, ja, wenn du so guckst, wie bei Morrowind übrigens, ist, oh, diese Wassereffekte. Oh. Und ja, Wassereffekte, dann, das können sie, das stimmt, ja. Dann läufst du durch die Städte und merkst so, jede Stadt sieht gleich aus. Mhm. Ja. Also ich konnte nicht sagen, ob ich gerade in Bravil oder in Quatsch bin, zumindest nicht vom Layout her. Also es ist so, kannst du mich in die Stadt stellen, ich kann dir jetzt nicht sagen, in welcher Stadt du bist. Ich fand es aber auch schwer, sich dann zu orientieren, weil jede Stadt gleichzeitig aussah. Ja, ich habe immer, hab immer die Main Quest so lange gespielt, bis ich mein Katana bekommen habe. Ja. Und übrigens, der Komponist der Spiele ist Jeremy Soule. Ja. Der ist unter anderem bekannt für Dungeon Siege, für Icewind Dale, für Neverwinter Nights, für Prey, also das originale Prey. Dragon Age hat er, glaube ich, auch gemacht, oder? Für Star Wars Knights of the Republic 1 und 2 und soweit ich weiß, oder lass mal gucken. Nee, nicht für Dragon Age, aber für Dark Alliance nicht. War er zuständig, also für das Original Dark Alliance. Mhm. Für Company of Heroes, für die Elder Scrolls Teile ist natürlich auch klar, für die Harry Potter Games, der Arme. Und auch für Unreal zum Beispiel. Und für das muss für den Komponist großartig sein. Nehmen Hedwigs Theme und versuche es in 25 verschiedenen Arten im Spiel unterzubringen. Ja. Mann, was für eine Aufgabe für einen Komponisten. Absolut. Ja. Also, die einzig gute Questline da drin ist die Dunkle Bruderschaft. Hands down. Ja. Echt, ich fand die mit den Gemälden eigentlich ganz geil, wo du in die Gemälde eintauchen musst. Nee, das ist eine der besten Sidequests. Ich rede jetzt wirklich von den Gilden-Questlines. Ach so, okay. Ja, die Gemälde-Quest war großartig und das so verdünner nehmen musstest, um mehr Schaden zu machen. Fantastisch. Ja, ist wirklich großartig. Kreativ. Das und die Dedra-Quests haben Spaß gemacht, wie in jedem Spiel, was mit Elder Scrolls zu tun hat. Ja, das Witzige ist, bei Elder Scrolls Nebenquests können sie, Hauptquests können sie nicht. Sie lassen sich auch immer was richtig Geiles einfallen. Vor allem die Dunkle Bruderschaft. Die Dunkle Bruderschaft, hands down, ist auch die beste Dunkle Bruderschaft in allen Elder Scrolls Games in Oblivion. Ich glaube, die haben auch so eine Abteilung von, ja, ihr macht die Hauptquests und ihr seid die Kreativen, ihr macht die Nebenquests. Ja, und ich habe das Gefühl, dass sie nur einen Heinz da sitzen haben, der für die Dunkle Bruderschaft verantwortlich ist, weil die einzigen sind, die diese düsteren Storylines haben. Ja, das stimmt. Lange habe ich es nicht gespielt. Ich habe aus dem Kerker raus. Ich fand das geil, wie du aus dem Kerker raus bist. Fand ich cool. Wenn das komplette Spiel so gewesen wäre, von mir aus ein bisschen linearer, ne? Hätte ich damit unglaublich viel Fun gehabt. Aber dann komme ich in diese ekelhaft bunte Welt und wo ich denken muss, ich rotze in eine Blumenwiese, hervorragend. ich fand's Katastrophe. Das, was ich nie kapiert habe, war dieses bescheuerte Dialogsystem. Ich habe das nie verstanden. Du meinst das am Rad drehen? Ja, das war nicht so dumm. Das war nicht so scheiße. Es war auch nicht gut. Deshalb war ich froh, dass du später diesen Charming-Zauber bekommen hast, mit dem du dir einfach immer glücklich gemacht hast. Das war so komisch. Ja, erzähl mir einen Witz, dann sitzt du im Witz und kannst ja, wo du drauf gehst, ist er dann glücklich, nicht glücklich? Was bringt das? Was soll das bringen? Du kriegst später einen Scheiß. Wenn du es hoch genug getrieben hast, dann waren sie dir wohlgesonnen und du konntest den Informationen entlocken, aber es war trotzdem dumm gemacht. Fürchterliches Ding einfach nur. Habt ihr die Konsolenvariante gespielt oder die PC-Variante damals? Ich habe die 360-Variante gespielt. Okay, gut, dann die PC-Variante war abartig verbuggt. Ich erinnere mich noch damals, dass das rausgekommen ist. Hör mir auf. Weil ich habe damals eine funktionierende Version gespielt. Eine gefundene Version gespielt bei Tobi, seinem Bruder damals. Eine Sicherheitskopie. Eine Sicherheitskopie, ja, richtig. Und da haben wir das erste, was wir gemacht haben, ist den Unverwundbarkeitschat angemacht, weil du wenigstens so alles mitnehmen konntest. Weil da gab es ja das tolle, dein Inventar hat Limits und du willst halt jeden Scheiß mitnehmen und nach nicht mal 5 Minuten ist dein Inventar voll. Die Inventarführung war fürchterlich, auch mit Maus und Tastatur war die einfach nur grauenhaft. Die war einfach nur grauenhaft, die Inventarführung. Vergiss nicht die Beschriftung der Items. Oh Gott, ja, wo es einfach abgeschnitten ist. Der begierigsten Größe. Wer hat das zugelassen, so ein Scheiß? Habt ihr mit Oblivion nicht Stornografie gelernt? Wie man alles abkürzen kann. Also das war furchtbar. Was der schlimmsten Fehler, den ich aber finde, den sie begangen haben, war, du konntest am Anfang überall hin per Schnellreise. Das war das Dümmste, was ihnen einfallen können. Du konntest automatisch überall hin an die Story. In die großen Hauptstädte konntest du immer hinreisen, ja. Das war so dämlich gemacht. Anstatt es zu erkunden, konntest du direkt überall hin. Das war scheiße. Für mich habe ich dann gesagt, da brauche ich das Spiel nicht mehr spielen, weil ich erkunde nichts mehr. Ich gehe nur noch von A nach B. Aber es gibt noch genug zu erkunden, weil du ja nur die Hauptstädte anreisen konntest. Ja, die Gegner haben mitgelevelt, was kompletter Scheiß war. Das sind Rollenspiele eine Todsünde, wenn du mich fragst. Ja. Das heißt, du konntest das Spiel innerhalb von einer halben Stunde abschließen. In der Hauptquest zumindest. Ja, wir haben es bei Game One damals gesagt, egal auf welchem Level ich bin, ich brauche immer 4 Schläge für die Ratte. Wofür soll ich dann leveln? Ja, richtig. Das ist halt Blödsinn. Nur damit ich mehr Zauber habe. Halleluja. Ja, also ich fand's nicht hübsch, ich fand's nicht gut. Also mir hat's keinen Spaß gemacht, deswegen habe ich es auch links liegen lassen nach nicht mal einer kurzen Zeit. Ich habe es mehr gespielt, als ich zugeben sollte. Ich hab's recht viel wieder aufgehört. Und hab dann wieder Morrowind gespielt. Da hat das Plündern und Brandschatzen viel mehr Spaß gemacht. Wobei ich sagen muss, die deutsche Synchro hat mir gefallen. Die war gut. Die war nicht schlecht, das stimmt. Die war echt. Aber war gut. Zu dem Zeitpunkt nicht schon Mass Effect 1 draußen? Ich wette, ich hab das dann gespielt. Ja, bestimmt, ja. Also das hier kam für die Xbox im 2006 und für die PlayStation ein Jahr später, 2007. Du hast die Xbox gespielt 2006 und Mass Effect kam das erste. Ist Mass Effect gut? Ja, ist es. Shut up. Mass Effect kam 2007, der erste Teil. Ja, wie gesagt, dann habe ich wahrscheinlich dann lieber Mass Effect gespielt. Ja. Und später dann Dragon Age. Oh ja, oh Gott, ja. Wie gesagt, also ich habe auch die anderen lieber gespielt als das hier, weil das war mir einfach zu bunt, zu hässlich. Zu alles. Mir hat es einfach irgendwie keinen besonders großen Spaß gemacht. Deutsche Synchro war nett, aber das war's. Wie gesagt, ich habe auch die Addons nie gespielt, Knights of the Nine, Shivering Isle. Nie angefasst, waren mir auch egal. Shivering Isle war richtig gut. Ich hab's hier stehen in der All You Can Play Edition für die PS3, die PS3-Variante habe ich hier stehen. Aber ich habe es auch nie richtig angefangen. So gut wie Shivering Isle ist, ist es jetzt nicht so, dass es, boah, Stefan, da spiel das komplette Spiel durch, um den DLC zu zocken. So gut ist es auch wieder nicht. Nein. Ich meine, da fing es ja auch an mit der Große. Da hat es angefangen. Übrigens, danke Bethesda an dieser Stelle. Danke Todd Howard, danke Bethesda, dank euch haben wir heute DLCs. Weil sie mit der Pferderüstung angefangen hatten. Mit der fucking gottverdammten Horse Armor Pack. Oh Gott. Was hat's gekostet? 5 Euro, glaube ich. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf große Kritik stieß Bethesda erste Download-Erweiterung Horse Armor Pack, die am 3. April 2006 erschien. Für eine Pferderüstung, einen kosmetischen Spielgegenstand, fielen Kosten von 200 Microsoft Points an. Umgerechnet 2 Dollar, beziehungsweise 2,50 Euro. Unfassbar. Was mehr einheitlich als überzogen bewertet wurde. Laut GameStar blieb es als ein Mahnmal für Abzockerweiterungen in Erinnerung. Ähnlich. Und schau dir an, woraus die Welt heute geworden ist. Yep. Das Mahnmal ähnlich die hat sehr von Jim's. Gut funktioniert. Ganz hervorragend, ja, das funktioniert. Ähnlich die Wertung von Jim Sterling für Destruction, das offizielle britische Xbox-Magazin, bezeichnete es als perhaps the most infamous example of downloadable content ever coded. Auch Deutsch, die womöglich berüchtigste Download-Erweiterung, die jemals programmiert wurde. GamesRadar als das nutzloseste, überteuerste Stück DLC. Als Reaktion auf die Kritik bot Bethesda seine folgende Download-Erweiterung zum niedrigen Preis an. Ja, und heute rennen die Kinder reihenweise zum GameStop, um sich für 32 Euro Fortnite-Points zu kaufen. Oder FIFA-Points, richtig. Nein, vor allem Fortnite-Points. Vor allem, ehrlich, die Dinge? Ja, nur für die hässlichen Skins? Wow. Weil wir gerade generell über Skins geredet haben, wollte ich das kurz in den Raum geworfen haben. Also das Unternehmen gab an, noch auf der Suche nach dem richtigen Preis für Download-Erweiterungen zu sein. Allerdings seien die Verkaufszahlen besser als erwartet ausgefallen. In einem Interview seiner folgenden Interview im März 2011 gab er fester Vice-Präsident Pete Hines gegenüber dem offiziellen Xbox-Magazin an, dass auch die viel geschmähte Rüstung immer noch gekauft werde. Als Gründe für die starke Negativreaktion beschrieb Hines die Kombination aus schlechter Preisgestaltung und schlechtem Timing. Entscheidend sei gewesen, dass es eine der ersten Download-Erweiterungen überhaupt und der Gegenwart nicht ausreichend gewesen sei. Am 1. April 2009 hatte Bethesda bereits mit einem humoristischen Sonderverkaufsaktion auf dem negativen Ruf der Förderrüstung reagiert, als das Unternehmen alle Download-Erweiterungen mit Ausnahme des Horsepack-Armors verbilligt anbot, dessen Preis stattdessen auf 400 Punkte verdoppelt wurde. Lol. Und es gab bestimmt Leute, die es trotzdem gekauft haben. Danke Bethesda für das Erfinden von Downloadable Content an dieser Stelle. Ja, und damit ging es immer mehr bergab. Und wer besonders drauf aufgesprungen ist, war damals EA. Oh Gott. Ja, die haben sich die Hände gerieben, ja. Ja, die haben sich irgendwie in der Nähe gegeben. Weißt du überhaupt, dass was mir auch gerade hier aufgefallen ist, das Spiel erschien am 24. März 2006 für Windows und Xbox 360 und den Publisher 2K. Die PlayStation 3-Variante erschien unter Mike oder Ubisoft. Ubisoft? Weird. Ja! Weird. Lol. Aber die PS3-Variante lief eigentlich ganz gut. Naja. Ja, weil auch mehr Leute eine PS3 als eine 360 hatten. Das ist wahr. Mehr Leute hatten eine Wii zu dem Zeitpunkt, da war die PS3 ziemlich unten. Und dann wurde irgendwann angekündigt mit einem der wohl geilsten Trailern überhaupt, der Elder Scrolls 5 Süleyman, wie ich es damals genannt habe. Süleyman. Und ich war nicht begeistert davon, ich hatte keinen Bock drauf, absolut nicht. Wundert jetzt keinen? Ich hab gedacht, ich hatte ja so, keinen Bock auf noch so ein Oblivion-Ding, die Spiele sind eh alle scheiße. Ja, und dann eines schönen Tages passierte es, dass Steam auf die Idee kam, hey, die Elder Scrolls erschien erst vor einer Woche, also Skyrim. Ja, wir bieten es einfach dran für 30 Euro. Ja, da konnte der gute Stefan wie immer nicht widerstehen, musste sich dann selbst davon überzeugen. Tja. Und war seitdem nie wieder gesehen. The rest is history. Ich glaube, jeder von uns kann so eine Geschichte erzählen. Was ist eure Geschichte mit Skyrim? Los, haut's raus. Ich war tatsächlich überraschend gehypt, obwohl Oblivion mich natürlich auch enttäuscht zurückgelassen hat. Aber irgendwie habe ich mich vom Hype anstecken lassen und habe es ja am 11.11.2011 geholt, im Steelbook, haha. Und habe es eingelegt und ich konnte einfach nicht mehr aufhören. Ich hab, glaube ich, wirklich 3 Tage mehr oder weniger komplett durchgezockt gehabt. Und habe auch ein Notizbuch gehabt, wo ich die Items gefunden habe. Weil ich habe relativ früh im Spiel ein verzaubertes Katana gefunden. Ich so, geil, Katana! Und bin dann, keine Ahnung, stundenlang nur noch damit rumgelaufen. Und Gott, habe ich dieses Spiel von Anfang an einfach nur geliebt. Ja. Wie war es bei dir, Markus? Ich habe tatsächlich den Hype erstmal versucht zu boykottieren. Und habe ein halbes Jahr später, als der Hype einfach nicht abgerissen hat, und es ein Angebot in einem Summer Sale gab, mir gedacht, jetzt guckst du halt mal rein, da kannst du immerhin daten. So hab ich's mir schön geredet. Und es ist mittlerweile von Elder Scrolls das Spiel mit den meisten Spielstunden, den meisten angefangenen Spielständen, ohne es je durchgespielt zu haben. Also die Hauptstory. Das Spiel hat keine Hauptstory. Ist auch, glaube ich, das erste Elder Scrolls, wo ich die Main Quest beendet habe. Ich glaube, ich weiß nicht, wovon ihr redet. Ich habe in dem Ding noch nie einen Drachen gesehen, bis auf einmal. Danach habe ich keinen Drachen mehr gesehen. Ich weiß noch, wie ich mich so aufgeregt habe. Stefan die ganze Zeit, ach, der Elder Scroll, ich weiß nicht, was das mit Drachen zu tun hat. Da kommt nie ein Drache. Er hat mir beim Spielen zugeguckt. Schnellreise, Drache. Schnellreise, Drache. Schnellreise, Drache. What? Du gehst in eine Kneipe, kommst wieder raus, Drache. Ja, das kommt davon, weil ihr die Hauptquest gemacht habt. Ich habe die Hauptquest nie gemacht. Du darfst die Hauptquest so weit nicht, also so lang weit machen, bis du dem ersten Drachen begegnest. Vor allem, du musst es ja wirklich nicht weit spielen, bis der Drache kommt. Ja. So ist es ja nicht. Aber wenn du da nicht weitergemacht hast und nie bei diesem ersten Drachen warst, kommt kein Drache im ganzen Spiel. Ich weiß. Genau so spiele ich das Spiel. So spielt er das. Und ich denke mir, was soll ich mit diesen ganzen Drachenknochen anfangen? Ich habe meine Drachenrüstungen schon, meine Drachenwaffen. Ich habe immer noch tonnenweise von dem Zeug rumliegen. Die sind bei mir in einem Fass. Dafür liebe ich das Spiel. Ich kann die ganzen Drachenknochen, oh, so über 400 Stück, alle in einem Fass. Mein prägendstes Ereignis in Skyrim war meine erste Hochzeit. Weil ich vorher extra gegoogelt habe, wie das Romance-System funktioniert, und du kannst dich nicht mehr scheiden lassen. Außer dein Gatte stirbt. Und mit Sterben ist Tod gemeint. Und ich dachte mir, hey, okay, ich will es aber mal ausprobieren. Ich habe gerade so einen Ring in der Stadt gekriegt. Ja, und meine Leibwache rennt doch die ganze Zeit mit mir rum. Hier, heirate mich. Damit ich ein Kind adoptieren kann. Dann die gute Lydia. Ja, und dann habe ich in der Stadt, in der allerersten Stadt, eine Händlerin kennengelernt, die viel cooler aussah. Ich weiß genau, wie du meinst. Unbedingt heiraten. Es ging nicht mehr, weil du darfst nur eine Ehefrau haben. Ich habe Stunden damit verbracht, die auf jede erdenkliche Weise in den Tod stürzen zu lassen, sich ertränken zu lassen, sie selbst umzubringen, sie vergiften zu lassen, sie irgendwo einfach stehen lassen und verhungern zu lassen. Nichts hat funktioniert. Dann bin ich einer Quest begegnet. Und dachte mir, yes, jetzt habe ich dich. Von irgendeinem Oberguru. Du musst einen Verbündeten opfern. Ich bringe sie hoch. Ich lasse sie auf diesen Altar treten. Sie wird geopfert. Ich dachte, yes, sie ist weg. Chaka, geh hin. Ja, es tut mir leid, du kannst nicht heiraten, du bist schon verheiratet. What? Hab ich das Cheat-Menü geöffnet, hab mein Profil gecheckt, da stand tatsächlich auf Wedding True dran. Und ich dachte mir, aber wo ist die Frau? Ich habe keine Frau mehr. Gut, Teleportation zu Lydia. Dann ist die irgendwo unterhalb der Spielmap in einem Gang, der aussieht wie ein Plus, und läuft da auf und ab. Hat das Spiel die einfach dahin teleportiert? Ja, der geopferte Charakter stirbt nicht, der wird dahin teleportiert. Ja, lol. Und ich dachte mir, Alter, das habt ihr bestimmt mit Absicht gemacht. Nur falls es so einen Deppen gibt wie mich, der einfach seine Frau loswerden will. Zählt es denn nicht, wenn du deine Frau einfach selber umbringst? Da es ein Begleiter war, konntest du sie nicht töten. Ja, lol. Sie war unsterblich. Und wie viele Stunden ich da reingebuttert habe. Und dann habe ich frustriert nochmal von vorne angefangen. Weil ich einfach die andere heiraten wollte. Also ich habe keine Ahnung, wie oft ich Skyrim angefangen habe und wie oft ich Milliarden Stunden da drin versenkt habe, aber locker gute 300 bis 400 Stunden locker. Gibt's auch noch diese eine Quest bei euch, die ihr nicht mehr sehen könnt, so oft wie ihr es angefangen habt? Ja, die Anfangsquest in dem Scheiß. Ja, die würde ich auch gerne inzwischen überspringen können. Der allererste Dungeon mit dieser Kralle. Ja. Ja, die kann ich, glaube ich, inzwischen blind durchlaufen, jetzt mal ohne Witz. Hey, da hinten ist ein Bär, noch bevor er fertig gesprochen hat, dann ist der Bär schon tot und hat zwei Pfeile zwischen den Augen. Ja. Wie oft passiert es euch eigentlich, dass ihr sagt, heute, diesmal spiele ich nicht Sneaky Assassin und zwei Minuten später seid ihr wieder Sneaky Assassin? Ist mir noch nie passiert. 9 von 10 Spieldurchläufen. Ich muss tatsächlich sagen, heute spiele ich Sneaky Assassin, um Sneaky Assassin zu spielen. Ja, ich war am Anfang, weil ich mir dachte, hey, ich habe meinen Zweihänderhammer, passt schon. Dann habe ich auch festgestellt, Bogenschieß macht irgendwie mehr Pan. Stealth Archer ist. Ja, aber um schnell hochleveln zu können, musst du alles ausprobieren. Da musst du vor allem ein bisschen was machen. Ich glaube, in meinem ersten Playthrough, ich habe zwar auch Sneaky gemacht, weil Sneak ist ja auch unglaublich schnell auf Level 100. Also ich glaube, es ist mit einer der Stats, die am schnellsten hochgehen. Schmiede geht viel schneller hoch. Wenn man's richtig heutzutage macht. Nicht mehr. Das haben sie geändert. Du musst jetzt wertvolle Sachen schmieden, damit das schnell hochgeht. Ja, ich sag ja, und mit Drachen schmieden, das ist somit das Wertvollste, was du schmieden kannst, geht super schnell hoch. Am Anfang waren das doch mit, was habe ich da, Dolche, 1000 Dolche, Milliarden Dolche habe ich gespielt. Ja, das war aber noch bevor sie es geändert haben. Da konntest du ja mit. Ja, dann habe ich mir irgendwann den Verwandlungszauber geholt und die normalen Eisenerze dann zu Golderzen gemacht. Habe ich gleich zwei Stats mit hochgeballert. Aber tatsächlich mit den Drachendingern geht es immer noch super schnell hoch. Also du musst nur sehr viele Schnellreisen machen, sehr viele Drachen besiegen und dann bist du super schnell oben. Ja. Vorteil ist, Bogenschießen geht noch mit hoch und Magie. Ich war auf jeden Fall ein Zweischwertkämpfer. Also ich hab in jeder Hand ein Schwert gehabt. Das weiß ich noch. Cool. Und bin dann wie ein Kreisel dann die ganze Zeit durch die Gegner durchgewuscht. Ich war ein Berserker-Nekromant. Ich habe quasi mit meinem Zweihänder immer einen Gegner platt gemacht und dann Totenbeschwörung. Stealth Archer aus 3000 Metern, Leute weggesniped, fertig. Lieblingsrüstung, Leute? Von der Optik her? Mit oder von ohne Mods? Ohne Mods. Tatsächlich die Guard-Rüstung, die erste, die du findest, sieht am coolsten aus, finde ich. Findest du? Ja, ich mag die. Nee, bei mir ist es tatsächlich die, wie heißt es, die schwarze, die Ebenerz-Rüstung. Mhm. Das ist für mich so von der reinen Optik her mit die schönste. Also die liebe ich total. Also ich muss sagen, mir gefällt die Dragonplate am besten. Dragonplate Armor, ja, die ist auch nicht schlecht. Ja, die ist auch gut, ja. Und natürlich die Nachtigall-Rüstung als Honorable Mention natürlich. Die muss natürlich erwähnt werden. Richtig, ja. Skyrim. Und wen ich geheiratet habe, kennt ihr diese eigentlich ziemlich hässliche Nord in der ersten Taverne, die sich mit dir prügelt? Ja, die habe ich auch geheiratet. Die habe ich dann geheiratet, weil hier, mit dem Amulett kannst du heiraten. Und die erste Frau, die mir in den Kopf geblieben ist, weil ich mich immer noch an sie erinnert habe, ist die Frau, die sich in den ersten Spielstunden mit mir geprügelt hat. Echt? Die hat noch eine der geilsten Quests mit der Waffe, die du da zurückkriegst. Die ist ziemlich geil, die Waffe. Nee, da verwechselst du gerade. Das verwechselst du gerade. Mjoll die Löwin ist eine ganz andere Quest, ja. Mjoll die Löwin ist... Mjoll ist heiß. Alter, ist Mjoll heiß. Mjoll habe ich geheiratet. Nein, das ist bei mir, das ist so in Weißlauf, in der Taverne, ist eine relativ hässliche Nord eigentlich. Die sieht eher aus wie ein Typ. Und die will sich halt mit dir boxen. Und dann boxst du die und danach respektiert die dich. Und ich hab die dann... Das war der erste NPC, der mir in den Kopf kam, als es hieß, du kannst jetzt heiraten. Ich so, na, wenn es die erste ist, die dir einfällt, dann heirate doch die. Und das habe ich dann gemacht. Ja, und ich habe es bis heute nicht bereut, einfach weil es halt so einfach zur Geschichte passt. Am Anfang der Reise habe ich sie kennengelernt, wir haben uns geprügelt und dann bei einem Humpenmet wieder vertragen. Das war so, that's how I met your mother. Ja, es ist fantastisch. Also bei mir war das so, I got to the city, there was a hot wife and I married her. Dann. Ich bin extra in eine Zwergenmine gegangen, um ihr blödes Schwert wieder zurückzuholen. Richtig. Wow. Und dann haben das wir das Schwert gemeinsam. So romantisch. Ja, und dann haben wir das Schwert gemeinsam in den Kamin gehauen und haben uns geliebt die ganze Nacht. Seht ihr, bis ich bei Isolda angekommen bin, ich habe jetzt extra gesucht, wie sie heißt. Bis ich Isolda heiraten konnte, musste ich erst nochmal 200 Stunden spielen. Weil ich einfach nach 40 Stunden die eine Frau nicht getötet bekommen habe. Und ich, das ist eine sehr romantische Geschichte. Ich habe mich in eine andere Frau verliebt als meine Frau und deshalb habe ich die ganze Zeit versucht, sie umzubringen. Es war aber so habe ich auch meine Mutter kennengelernt. Unsterblich ist. Darum habe ich den Stand geladen, als ich noch nicht verheiratet war. Kurze Frage, habt ihr jemals ein Reittier benutzt? Ich habe nie eins benutzt. Ja, klar. Ja, klar, logisch. Ehrlich, ich habe das Ding nie benutzt. Das war immer so im Weg. Die Reittiere waren für mich die Fallschirme des Spiels. Weil wenn du mit einem Reittier über eine Klippe gesprungen bist, dann bist du aufgekommen, das Reittier ist gestorben und du bist dran gestanden. Du brauchst ein neues Reittier, aber okay, die gab's ja. Nee, ich hab halt hier Schattenmähne dann später gehabt, also das Pferd von der dunklen Bruderschaft mit den roten Augen. Und das war dann halt mein Horse. Aber ich muss es halt schon weit vorne abstellen, wenn ich kämpfen wollte, weil das Viech ein Kampfhund ist. Und sich immer in Kämpfe mit einmischt. Falls das Pferd jemand kennt. Nee, ich habe die Pferde nie genutzt. Ich mochte die einfach nicht. Die waren mir immer zu unhandlich, brauche ich nicht. Also habe ich sie nie genutzt. Ja, da habe ich aber auch dann, als es da Mods für die Konsolen gab, habe ich dann auch die Mod benutzt, dass das Pferd dann schneller ist. Ja, ich muss sagen, Pferde waren für mich immer nur die Abkürzungen über die Klippe hinweg. Hey, es geht nichts über Bunny Hopping over the Cliff, ja, es geht auch. Ja, ich bin kein Fan von Mods zum Beispiel. Ich mag Mods absolut nicht. Wenn die Entwickler das gewollt hätten, hätten sie das selber reingemacht. Nee, für mich, ich habe meistens nur, wie gesagt, so nützlich, in Anführungsstrichen nützlich. Also, dass ich eine größere Tragekapazität habe, dass mein Pferd schneller ist. Solche also Sachen. Aber ich habe am PC das Spiel tot gemoddet. Und damit meine ich wirklich so lange, bis mir dieses Spiel nicht mehr gestartet hat. So lange habe ich da kosmetischen Scheiß reingemoddet. Weil ja, ich habe auch den Speicherstand mit meiner Geliebten, die ich einfach nicht los wurde, behalten und habe so lange gemoddet, bis sie die schärfste von allen war. Es gibt ja für alle NPCs schärfer Mods. Ja. Ja, du darfst halt die anderen nicht reinnehmen, weil sie sollte die schärfste sein. Wenn ich sie schon nicht loswerde. Aber es überrascht mich, Stefan, dass du nicht Ayala, die rothaarige Jägerin, geheiratet hast. Das? Ganz ehrlich, ich fand diese der eine, der ich das Schwert zurück und die fand ich so hot. Ich so, damn. Ja, Mjoll die Löwin, ja. Ich weiß noch bis heute, wie sie heißt. Ja. Ich so, damn. Ja, fuck it. Ich habe gegen einen Centurion gekämpft, um dir dein Schwert wiederzubringen. Habt ihr die Erweiterung Skyrim dann auch so ausgekostet? Als ich habe die nie gespielt. Mit Häuserbau und... Oh. Das war das, was mich nicht gejuckt hat. Das mochte ich schon in Fallout nicht. Das habe ich im Fallout schon zum Kotzen gefunden mit den Scheiß. Ich habe ein Haus gebaut und das war's. Ich habe in jeder Stadt, wo ich konnte, irgendwas gebaut, mein Grundstück. Und habe da meine Familie immer wieder umziehen lassen. Ich habe die DLCs nie gespielt. Doch, da habe ich alle gespielt. Ich überhaupt nicht. Skyrim ist übrigens das Elder Scrolls, was am meisten veröffentlicht wurde, um genau zu sein, 17 Mal. Und zwar gibt es Skyrim für PC, 360, PlayStation 3, Nintendo Switch. Dann gibt es das Special Edition, ein Free Upgrade für PC. Dann die Special Edition für die Xbox One und die Special Edition für die PlayStation 4. Dann gibt es die Anniversary Edition als PC-Upgrade für die Xbox One, für die PlayStation 4, die Xbox Series X, für die PlayStation 5, für Nintendo Switch, für PC und die DRM-Free-Version für GOG. Dann gibt es PlayStation VR-Version. Dann gibt es eine Skyrim PC-VR-Version und es gibt diese Alexa-Version. Ja, die gibt es, aber nur in Amerika. Wow. So, ja. Das Spiel wurde sehr, sehr oft released und ich besitze jede Version davon. ich besitze die PC-Version von der normalen. Die anderen waren ja Upgrades, die ich gekriegt habe. Also die Anniversary und die Special Edition, die haben einen Pre-Upgrade gekriegt. Ich besitze die PlayStation 3-Fassung, die Special Edition. Also ich besitze die PlayStation 3-Fassung, ich besitze die Special Edition-Fassung. Und mittlerweile besitze ich auch die Anniversary Edition Fassung. Und ich besitze auch Skyrim für die Nintendo Switch. Und im VR-Modus, im PSVR. Dafür besitze ich es auch. Ja, ich habe es öfters gekauft, als es eigentlich notwendig gewesen wäre. PC, PS3, Switch. Ich habe für die 360 die normale Edition natürlich, haha. Die Legendary Edition, ich habe es für die Switch gehabt, inzwischen habe ich es wieder verkauft. Und die Anniversary Edition für die PS4 habe ich. Okay. Lieblingsversion? Anniversary, auf jeden Fall die PS4 Edition. Beste Version, laut eurer Meinung? Die Legendary Edition. Einfach weil einfach alle DLCs drin sind. Ja. Legendary. Ja, das stimmt. Es wird auch noch die sein, die ich mir noch zulegen darf. Wohlgemerkt, Legendary und die Xbox 360-Passung, weil die PS3-Fassung fürchterlich lief. Ja, Legendary muss ich mir doch mal zulegen für eine Konsole, weil auf dem PC spiele ich Skyrim nicht mehr. Da habe ich mir den Spaß durch Modden selbst versaut an dem Spiel. Da kannst du dir auch die Anniversary Edition holen, da ist noch ein Haufen extra Schiss dabei. Angeln kann man unter anderem auch sehr gut. Die PSVR-Version habe ich damals gespielt, wie doof. Es ist sehr surreal, wenn du für diesen absolut, wenn du diesen unglaublich sehr weird aussehenden Figuren direkt in die Augen gucken kannst. Und mit deinen Händen so drüber schleichst, you are a fine specimen. Und dann durch die Gegend läufst, es ist sehr weird. In VR, seid ihr öfters im Bezirk? Natürlich seid ihr es nicht. Ja, ja. Oh Gott. Do you go to the cloud district very often? Of course not. Shut up. Ich bin dein Taler, halt's Maul. Ja, shut up. Ich liebe Skyrim. Ich finde auch, Skyrim ist für mich der beste Teil der Reihe bisher. Es liegt nicht nur daran, dass es überall Schnee liegt und halt überall Schnee gibt, sondern auch im Allgemeinen, mir hat das Ding einfach am meisten Spaß gemacht. Von den Missionen her, vom Kampfsystem her, allgemein für mich ist das beste Elder Scrolls. Was sagt ihr? An sich schon. Also von der Welt her, vom Aufbau her und generell vom Spielgefühl her. Das stimmt, da stimme ich dir zu, aber was Quest-Design und generell den Rollenspiel-Aspekt an sich angeht, sehe ich Morrowind trotzdem vorne. Okay, kann ich verstehen. Würde ich tatsächlich Jürgen zustimmen. Kann ich verstehen, ja. Aber nur was den reinen Rollenspiel-Aspekt angeht, ja, den Rest ist Skyrim vorne. Ja, okay. Habt ihr die DLCs gespielt, ihr beiden? Ja. Zwei Stück davon. Ich glaube, es gibt drei mittlerweile. Es gibt insgesamt drei, ja. Dawnguard, Heartfire und Dragonborn, ja. Dragonborn, richtig. Keine Ahnung, ich habe es nie gespielt. Haben mich auch nicht sonderlich interessiert. Ich hatte immer noch mehr in der Welt zu tun, weil ich habe ja die Hauptstory ignoriert. Dann gibt es seit dem 4. April 2014 für den PC und dem 19. Juni 2015 für Xbox 4 und Xbox One. Mittlerweile gibt es auch die PS5-Variante davon. Elder Scrolls Online oder auch Online. Dem kann ich nicht zustimmen. Ich hab's so oft probiert und ich komme einfach nicht rein. Ich weiß nicht, das Kampfsystem ist fürchterlich für ein MMO, absolut. Ich komme mit dem Kampfsystem nicht klar, ich finde die Story langweilig geschrieben und uninteressant. Mittlerweile kannst du auch anfangen, wo du willst, ist ja mittlerweile auch vollkommen egal. Weiß nicht, also mir macht's keinen Spaß, ich weiß nicht. Ich weiß, Jürgen hat's öfters gespielt als ich. Ich weiß nicht, ob Markus überhaupt hier gespielt hat. Ja, das Scrolls Online, nee. Hast du nicht gespielt, okay. Ja, ich hab's, halt mit zwei Freundinnen gespielt. Über 70 ja. Stunden. Und wie halt für ein MMO üblich, macht's halt in der Gruppe halt einfach richtig Fun, weil da ist völlig egal, was in der Quest gerade angesagt ist. Hauptsache zusammen töten und leveln. Das stimmt. Und da ist es genauso gut wie jedes andere MMO. Es ist optisch, finde ich, sehr ansprechend eigentlich. Dafür, dass das Spiel schon einige Jahre auf dem Buckel hat. Ist eigentlich relativ hübsch. So ein bisschen Comic mit drin. Ja, mit drin. Das ist da ist ein bisschen Cel-Shading drin. Das stimmt. Wie gesagt, also um es zusammenzuspielen, ist es schon ein echt lustiges Game. Also und die Community ist auch riesig. Egal, wo du in welcher größeren Stadt du auftauchst, du hast immer ohne Ende Leute da rumstehen, mit denen du auch mit den Emotes Hallo sagen kannst und ein bisschen Blödsinn machen kannst. Also es ist immer lustig. Also ist bestimmt nicht das beste MMO am Markt, aber es hat schon Spaß gemacht. Aber wie gesagt, nur in der Truppe allein. Viele sagen, das ist auch gut, um es alleine zu spielen. Ich weiß nicht, da kann ich auch einfach Skyrim spielen, jetzt mal ohne Witz. Ja, das denke ich mir auch, wenn ich es anfange. Aber sehr witzigerweise finde ich ja mit deren Preispolitik, das neueste Addon, was rausgeführt wird, das Spiel kostet 50 Euro oder 60 Euro, je nachdem. 50 bis 60 Euro. Und du brauchst ja nur warten auf das nächste Addon. Dann kostet das letzte nur 30, ja. Erstens kostet das letzte nur 30 und zweitens kriegst du alle existierenden Addons noch mit dazu. Das heißt, damit du überhaupt nichts verpasst. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel das neueste kaufen würdest, das neueste, die Elder Scrolls Addon, kriegst du alle Addons, die davor erschienen sind, gratis dazu. Das ist eigentlich eine ganz nette Idee gemacht. Finde ich persönlich. Ja, nicht alle. Ich habe von, als dieses Skyrim DLC dazu kam, wo du einen Teil von Himmelsrand dazu bekommen hast, da bin ich ja eingestiegen. Aber die Dunkle Bruderschaft und die Diebesgilde, die musstest du dir trotzdem extra dazu kaufen. Ja, das war so ein extra Ding. Ja, das ist halt so. Das ist eine Art Free-to-Play, Pay-to-Play eigentlich. Ja, eigentlich. Du zahlst einmal, hast keine Kosten online und dann kannst du es halt. Also, es wird halt für immer auf deinem Profil verewigt. Du kannst es immer spielen. Also, solange die Server halt nicht abgeschaltet werden. Richtig, ja. Aber ansonsten, ja. Ich weiß nicht. Ich hab's oft das probiert. Für mich ist es nix und. Ja, weil du es alleine spielst, dann bringt's halt nichts. Kann ich aber auch total verstehen. Ja, richtig, ja, absolut. Es ist nett, dass es existiert. Why the hell not? Wie gesagt, ich hab's nicht gespielt. Also, ich hab's nicht lange gespielt. Markus hat's, glaube ich, gar nicht gespielt. Nee, überhaupt nicht. Elder Scrolls Legends habt ihr nicht gespielt, vermutlich. Das ist dieses hässliche Kartengame gewesen, was kein Mensch interessiert hat. Hervorragend. Da haben der Jürgen und ich haben wir beide. Ja, das kommt Blades. Kommt. Ja, Blades, oh ja. Das war ein Dreck. Das ist ein Handy-Game, was auf die Switch geportet wurde, ja. Aber dafür wenigstens aber, gratis. Aber wie hässlich, ob die Switch geportet wurde. Jesus fucking Christ. Ja, ich weiß nicht so. Die ersten Dungeons machen auch Spaß und dann irgendwann musst du aber so hart nachgrinden, wenn du kein Geld reinpulvern willst, dass es natürlich keinen Spaß mehr macht. Ja, ja, es ist absolut. Ja, es ist halt so Free-to-Play, wie man sich halt Free-to-Play vorstellt. Ja. Die ersten zwei Stunden machen so viel Bock, dass du mehr machen willst. Und dann, ja, hier, für 10 Euro kannst du weitermachen. Oder du grindest jetzt nochmal 10 Stunden. Und dann habe ich es einfach deinstalliert. Ja. Verstehe ich. Ja, so, es ist ein Elder Scrolls unterwegs. Nee, wenn ich ein Elder Scrolls unterwegs habe, spiele ich Skyrim auf der Switch. Also das Ding ist echt Katastrophe, absolut nicht wert, finde ich, in meines Erachtens. Es ist, und das Kampfsystem merkst halt einfach, dass es eigentlich zum Wischen auf dem Bildschirm gemacht ist. Ja, ja, zum draufklicken und draufwischen, also es ist echt scheiße, also kann ich keinem empfehlen. Nee, wirklich nicht. Auch wenn es free ist. Es ist free to play, spielt die ersten 2-3 Dungeons, da wisst ihr, wie es ist, dann könnt ihr mitreden und dann macht's aus. Oder genau. Spart euch die Zeit und legt Skyrim ein. Ja, oder spielt stattdessen halt ein besseres Free-to-Play-Spiel wie Destiny. Das ist jetzt auch nicht das beste Spiel am Markt, aber da kriegt er wenigstens wirklich Content geboten dafür, dass es Free-to-Play ist. Das ist allerdings wahr. Und ansonsten gibt es noch das nicht existierende World of Warcraft 6, was auch vermutlich nie rauskommen wird. Was einfach nur angekündigt wurde. Ist das nicht seit 2018 angekündigt? Ja, das wurde ja nur angekündigt, weil Bethesda gerade so richtig in der Krise war. Keiner mochte die in dem Moment. Wir machen das Elder Scrolls, Leute, und alle waren wieder happy. Ja. Und seitdem hast du nichts mehr davon gehört. Ja. Jetzt kommt der Starfield mit den 10.000 Planeten. Und es ist so, das wird ganz, ganz toll, Leute. Ach, Todd Howard, das wird einfach nur Skyrim im Weltall mit Wachen. So. Ja, das ist so, wenn man sich die Animationen der Figuren anschaut, dann ja. Egal, dann kann es gut werden. Wir werden sehen, was draus wird. Ich bin gespannt auf... Ich warte halt noch das eine Jahr, bis es auf die PlayStation kommt, weil dafür hole ich mir nicht extra eine Xbox. Nee, scheiß drauf. Also da kann mich Microsoft mal, ganz ehrlich. Wie gesagt, ich freue mich drauf, wenn es irgendwann mal erscheinen sollte. Why not? Yay. Wieso nicht? Aber bis dahin würde ich sagen, mein Lieblings-Elder Scrolls ist... Meins ist Skyrim, euer beins ist vermutlich Oblivion, richtig? Morrowind. Morrowind. Wenn man zu dir kommen würde, Jürgen, und sagen würde, Jürgen, hier, Blanko-Check, mach uns doch ein neues Elder Scrolls, würdest du es tun? Klar, aber halt, dass es halt wirklich modernisiert wird und nicht einfach dasselbe Spiel, nur halt, ja, diesmal halt in, was weiß ich, im Hammerfell oder was weiß ich, oder in der Wüste, da wo die Khajiit leben oder was weiß ich. Schon richtig modernisiert, dass es so von den Quests her wirklich mal in Richtung Witcher geht. Die haben mehr als genug Zeit, vernünftige Quests zu schreiben. Und dass du nicht nur deine drei Gilden hast und die Hauptquests und sonst such dir halt deinen Spielspaß, in Anführungszeichen. Ja. Da erwarte ich inzwischen doch ein bisschen mehr. Ich meine, sie haben ja auch in Fallout gezeigt, dass sie interessante Geschichten schreiben können. Also ich rede jetzt von New Vegas. Ja, dann frag mal, klopf mal kurz da an, nebenan, ja. Ich meine, das hat ja Obsidian gemacht, glaube ich. Die gehören ja auch zu Microsoft. Hier, klopft mal einfach kurz an der Tür nebenan an. Schreibt uns mal ein paar Quests, bitte. Und so hätte ich das eigentlich ganz gerne. Und dass das Kampfsystem mal grundlegend überholt wird. Ich fand Fallout 3 besser, aber egal. Ja, du hast recht, auf jeden Fall. Das Kampfsystem ist halt echt komplett veraltet. Es ist halt nur. Ich kann das heute, ich genieße es, in dieser Welt zu sein. Aber das Kampfsystem ödet mich so an, dass ich einen Stealth Archer spielen muss, damit ich nicht in den Nahkampf muss. Das ist natürlich auch nicht schlecht, ja. Wie schaut's bei dir aus, Markus? Wenn man zu dir sagen würde, mach uns ein neues Elder Scrolls, würdest du das machen? Ich wäre sofort dabei. Ich würde tatsächlich aber noch ein bisschen mehr in Character Design und vor allem bei den Nebenquests in erstens die Charaktere stecken, zweitens auch in, wie sich diese Quests freispielen lassen. Dass du nicht in jedes Dorf kommst und gefühlt schon alles machen kannst, dann würde ich bei weitem mehr reinstecken in solche Gildenfraktionen-Themen. Als immer wieder dieselben klischeehaften Krieger, Dieb, Mord und Totschlag, Magier, okay, finde ich damit ab. Weil ich finde tatsächlich, diese Assassinen-Gilde hat immer so eine geile Storyline gehabt und da, wenn du richtig Zunder reinsteckst, ist auch die stärkste in Skyrim, ja. Ja. Und dann stimmt tatsächlich da nicht, ja. Das Kampfsystem modernisieren. Und tatsächlich. Und wenn ich für Markus nochmal einhaken darf, ein richtiges Companion-System. Ja. Also, dass so echte Freunde, nee, nicht nur ja. Dating, sondern dass du halt, dass Companions sich auch wichtig anfühlen und die nicht einfach nur deine zweiten Rucksäcke sind. Dass du quasi dir eine richtige Family aufbauen kannst mit Freundeskreis und dass diese Kinder, die du hast, auch wirklich altern können. Das würde ich tatsächlich auch noch mit reinbauen. Dass die dich auch hassen, wenn du ewig nicht vorbeikommst. Dann will ich aber auch den Vin Diesel-Button an meinen Charakter haben, dass er Family sagt. Oh ja, geil. Aber ansonsten würde ich nur ein paar unterschiedliche Biome noch einbauen. Also so die Wüste hat mir gefehlt. Okay. Wäre auch ein interessanter Ort, ja, wenn du es richtig machst. Ja. Ja. Und wir brauchen Schneelevel für dich, Stefan. Wenn man mich fragen Das kommt würde, an den DLC, da kannst du einfach mal zurück nach Skyrim. Alles gut. Ja, stimmt, für 50 Euro kriegt Stefan Winter-DLC. Nehme ich, kein Stress. Wenn man zu mir auf mich zukommen würde, würde ich sagen, Stefan, mach uns doch ein neues Elder Scrolls, würde ich sagen. Mach ich. Release Skyrim einfach nochmal. Das war's. Macht Skyrim nochmal nur in gut. Macht Skyrim einfach nochmal. Nee, so wie es ist, einfach nochmal. Es wird nicht geändert. Wir ändern einfach nur Anniversary Mega Edition Upgrade und verlangen nochmal 50 Euro und damit hat sich gesagt. Und das Delta von deinem Budget ist dann deine Provision. Und dann wäre ich vermutlich Todd Howards bester Freund. An sich bleibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen zu The Elder Scrolls. Ich danke euch beiden, dass ihr hier wart, auf jeden Fall. Immer wieder gerne. Und jederzeit. Und mit mir über die großartige Elder Scrolls-Reihe geredet habt. Und damit würde ich sagen, wir verabschieden uns für heute und ich verabschiede mich bei euch da draußen mit den Worten: Macht, was immer ihr wollt. Aber ich wette von euch, jeder von euch hat irgendeine Version von Skyrim daheim rumliegen. Macht's gut!